seine Sehnsucht freut. Und was ich immer bisher versäumt, das hast nur du mir so ganz erfüllt und all mein Sehnen gestillt. Wenn du nicht bei mir bist, dann fühlt mein Herz, wie es einsam ist. Es fühlt nur, du wirst mein Schicksal sein und ich bin nicht mehr allein. Als ich dich einmal nur gesehen, da war es gleich um mich geschehen. Es war, als ob die Welt versinkt, das Herz in wildem Rausch ertrinkt. Was meine Sehnsucht freut und was ich immer bisher versäumt, das hat ein Wunder wie über Nacht mir deine Liebe gebracht.